Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute geht es um ein Thema aus dem Bereich Energie und Energieversorgung. Das ist ja ein Bereich, den wir bisher mit Omega Tau noch nicht so viel abgedeckt haben. Ich hoffe aber, dass wir da in der Zukunft ein bisschen mehr machen können. Ganz konkret geht es heute um Desertec. Also vereinfacht gesagt darum, dass man vor allem in Nordafrika Solarthermiekraftwerke bauen will oder bereits baut und dann per Hochspannungsgleichstromübertragung die Energie nach Europa transportieren will. Ich war neulich am Institut für Technische Thermodynamik hier in Stuttgart. Das ist ein Institut des DLR. Und dort habe ich mit Franz Trieb gesprochen. Herr Trieb begleitet Desertec schon seit vielen Jahren und konnte uns deshalb einen sehr guten Überblick geben, zum einen über die Technik, zum anderen aber auch über Fragen der Infrastruktur oder wirtschaftlicher Zusammenhänge. Und wie immer geht es damit los, dass unser Gast sich selber vorstellt. Ja, mein Name ist Franz Trieb. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Institut für Technische Thermodynamik und dort in der Abteilung Systemanalyse und Technikbewertung. Wir beschäftigen uns mit Energiesystemen, mit Energieszenarien für eine nachhaltige Zukunft, vor allem Stromversorgung und betrachten dabei in sehr übergreifender Sicht, also technisch, wirtschaftlich, ökologisch, alle möglichen Energietechnologien, wie sie in der Zukunft zusammenpassen können, wie man die elektrische Last zum Beispiel nach Bedarf decken kann, ohne Lücken zu bekommen, und entwickeln da Szenarien, die so gewissen strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, sicher, kostengünstig und eben kompatibel mit der Umwelt sein müssen. Das heißt, Sie beschäftigen sich zum einen eben mit den technischen Aspekten, aber auch mit den wirtschaftlichen und eventuell auch mit den politischen Aspekten dieser Themen? Genau so ist es, wobei wir bisher die Politik nicht sozusagen als Parameter für Studien berücksichtigt haben, sondern sie geradezu ignoriert haben, daraus Studien entwickelt haben, wie eine Energiezukunft aussehen könnte und darüber die Politik informiert haben, damit sie ihre Wege entsprechend steckt. Okay. Mhm. Wir sind ja jetzt auf Sie gekommen, weil wir gerne was machen wollten zum Thema Desertec. Was haben Sie denn mit Desertec zu tun? Naja, wir haben von den Jahr 2004 an bis heute eigentlich Studien durchgeführt, die letztendlich zur Gründung der Desertec Foundation und der Desertec Industrial Initiative geführt haben. Machen wissenschaftlich an dem Thema weiter. Wir sind jetzt nicht Mitglied der Desertec-Initiative oder der Desertec-Foundation, sondern machen weiter unsere wissenschaftliche Arbeit, bleiben unabhängig von ökonomischen Interessen auch und versuchen, das Thema ja weiter zu präzisieren, zu definieren, zu detaillieren, um sozusagen dem Ziel näher zu kommen, Solarstromimporte aus Nordafrika in Europa, sagen wir mal so um 2020 herum, realisieren zu können. Okay, jetzt müssen wir unsere Hörer noch ein bisschen aufschlauen. Sie haben schon zwei Begriffe verwendet, Desertec Foundation und Desertec Industrial Initiative. Also ich glaube, in der Öffentlichkeit ist Desertec halt vor allem so als Schlagwort bekannt. Und es ist zunächst ja einfach mal ein Konzept, oder? Aber diese Foundation wiederum ist halt eine Stiftung und dann gibt es noch einen Industrieanteil. Ja, also das Schlagwort Desertec wurde von Dr. Gerhard Knies kreiert vom Hamburger Klimaschutzfonds und Club of Rome. Die haben 2003 ein Bild entworfen, haben gesagt, erneuerbare Energien sind meistens nicht dort, wo Menschen sind, sondern eben in windigen Küsten, regnerischen Bergen, in tiefen Wäldern, auf Vulkanen, da gibt es Geothermie und in der Wüste gibt es Sonnenenergie. Und Menschen sind meistens dort, wo wenig Energie in der Umwelt ist. Das heißt, man muss die beiden zusammenbringen. Und das könnte gehen über eine Technologie, die heißt Hochspannungsgleichstromübertragung, die sehr effizient über größere Entfernungen Strom übertragen kann. Und die Idee war, den Strom eben dort zu erzeugen, wo erneuerbare Energiequellen sehr ergiebig sind und ihn dann in die Verbrauchszentren, in die Städte zu bringen, über so eine HGÜ-Infrastruktur. Dieses Bild wurde vom Hamburger Klimaschutzfonds Club of Rome 2003 praktisch als Konzept gemalt. Und wir wurden dann beauftragt vom Umweltministerium, dieses Konzept zu durchleuchten und auf Machbarkeit zu prüfen. Die Studien haben wir dann durchgeführt und daraufhin wurde dann die Desertec Industrial Initiative und die Foundation gegründet. Okay, und die Foundation ist eben eine gemeinnützige Stiftung. Richtig. Und diese Industrial Initiative ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, also sind auch große deutsche Unternehmen dabei, genau, die das aus einer mehr wirtschaftlichen Sicht dann vermutlich verfolgen. Genau, also die Desertec Foundation macht mehr so die übergreifende Arbeit, das Konzept zu erklären, in die Öffentlichkeit zu bringen, auch weltweit zu lobbyieren, dass man sowas ja auch an anderen Orten machen kann, nicht nur in Europa. Und die Desertec Industrial Initiative macht praktisch einen Businessplan für ihre Teilnehmer, wie man damit Geld verdienen kann. Mhm. Ich kenne jetzt, also Sie haben das gerade relativ allgemein erklärt, die Energie ist eben oft nicht dort, wo die Menschen sind und man möchte das zusammenbringen. Ich kenne jetzt Desertec nur in Bezug auf Energie aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa zu bringen. Umfasst das das Ganze oder geht es da auch um andere Regionen? Das Interessante an den Studien, die wir gemacht haben, wir waren die Ersten, die praktisch die Grenze zwischen Nordafrika und Europa erstmal entfernt haben und ein gemeinsames Szenario für die ganze Region entwickelt haben, für 50 Länder in Europa, Nordafrika und im Mittleren Osten. Das war der erste Schritt, diese Grenze mal im Kopf zu entfernen, nicht ein Szenario für Afrika und eins für Europa, sondern eins für diese gemeinsame Region ums Mittelmeer herum. Ne? Und entsprechend ist das Ganze angelegt natürlich auch auf die Kooperation. Aber wie gesagt, also die erste Idee war einfach nur, Strom dort zu ernten, wo er sehr ergiebig erneuerbar vorhanden ist und dann in die nächstmöglichen oder nächstgelegenen Verbrauchszentren zu schicken über so eine HGÜ Stromautobahninfrastruktur, wie man sie gern nennen. Der Stromimport von Nordafrika nach Europa hat eine ganz besondere Funktion, die ein bisschen heraussticht. Es ist so, dass man, wenn man jetzt hohe Anteile erneuerbarer Energie auch bei uns erreichen will, dass man Quellen braucht, die regelbar sind. Mhm. Bei uns gibt es da die Biomasse und die Speicherwasserkraft, beide sind aber sehr begrenzt vom Potenzial her, brauchen sehr große Flächen. Und da macht der Import von Solarenergie aus Nordafrika Sinn, weil diese solarthermischen Kraftwerke, das sind also Dampfkraftwerke, die mit Sonnenenergie arbeiten und diese Wärme sehr gut speichern können, vom Tag in die Nacht hinein, die können wie ein Kohlekraftwerk betrieben werden und nach Bedarf Strom liefern, erzeugen also keine Schwankungen des Stromangebots, sondern können nach Bedarf Strom liefern und sogar Schwankungen von Photovoltaik und Windenergie bei uns ausgleichen. Und diese besondere Funktion ist der Grund für so eine Langstreckenübertragung über, sagen wir mal, 2000 bis 2500 Kilometer von Nordafrika. Wenn man Energie geringerer Qualität übertragen wollte, würde sich so eine lange Leitung einfach nicht lohnen. So eine lange Leitung zu bauen lohnt sich nur, wenn man Energie sehr hoher Qualität übertragen kann. Und das wird man auch nur tun, wenn man diese Qualität nicht vollständig bei uns erreichen kann. Ne? Und insofern ist dieses Desertec-Konzept oder diese 15% unserer zukünftigen Stromversorgung, die ja von der Menge her Desertec-Importe beinhalten, genau dieses Element, das uns fehlen würde, um regelbare, aber trotzdem erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen. Und das können wir uns von da holen. Sehr effizient, sehr kostengünstig und auch sehr umweltkompatibel. Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in den ganzen Themen, die wir, glaube ich, noch ein bisschen detaillierter dann besprechen werden. Machen wir es mal ganz konkret. Also die Idee ist, in vor allem Nordafrika oder auch eben im Mittleren Osten Kraftwerke, die Sonnenenergie nutzen, aufzubauen und zwar vor allem solarthermische Kraftwerke. Können wir nachher noch ein bisschen genauer beschreiben. Aber auch Photovoltaik und Windkraft, richtig? Jein. Die Photovoltaik und Windkraft und die solarthermischen Kraftwerke werden vor allem vor Ort genutzt werden, um in einem stark wachsenden Stromsektor in Nordafrika auch dort nachhaltig erneuerbare Energien in großem Maßstab mit großen Anteilen zu erreichen. Okay. Das ist genau das Gleiche wie bei uns. Mhm. Wind- und PV-Energie wird dort auch in großem Maß erzeugt und in die Ballungszentren geschickt und dort von den Verbrauchern verbraucht. Schwankungen werden auch dort übers Netz ausgeglichen werden müssen. Es wird auch dort gespeichert werden müssen. Das ist das Gleiche dort wie bei uns hier. Ne? Mhm. Die Zusammensetzung ist eine andere. Die haben da unten natürlich vor allem Windenergie und Sonnenenergie. Die haben wenig Biomasse und Wasserkraft zur Verfügung. Bei uns ist es mehr Wasserkraft, Biomasse und Windenergie, weniger die Sonnenenergie, ne? Von der Verfügbarkeit her. Ne? Also unterschiedlicher Strommix, würde ich mal sagen, in der Zukunft. Dieser Solarstromimport, das ist eben das Element, das eine sehr hohe Qualität erreichen kann. Wir können da Spitzenlastkraftwerke bauen, Mittellastkraftwerke oder auch Grundlastkraftwerke, je nach Bedarf. Und die Leitung dient dann eigentlich nur dazu, um die Qualität dieses Stroms über eine große Entfernung dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Ne? Mhm. Die Nordafrikaner werden sich selbst auch sehr stark damit versorgen, aber uns fehlt sozusagen dieses große, regelbare, erneuerbare Energieelement. Mhm. Deswegen müssen wir 15% irgendwann mal importieren. Mhm. Ne? Das ist der Grund. Natürlich werden alle erneuerbaren Energiequellen genutzt, je nach Verfügbarkeit eben in einer unterschiedlichen Zusammensetzung. Jedes Land der 50, die wir untersucht haben, hat eine völlig unterschiedliche Zusammensetzung. Ne? Das geht dann von Norwegen, wo es halt auch hauptsächlich Wasserkraft ist und auch bleiben wird, bis nach Algerien, wo es dann hauptsächlich Sonnenenergie sein wird. Ne? Mhm. Okay, das heißt, man kann das Konzept vielleicht so ein bisschen allgemeiner fassen. Natürlich wird dann ein großer Anteil von Energie aus Nordafrika zum Beispiel nach Europa kommen über diese HGÜ. Aber im Prinzip geht es eben darum, in allen Ländern die optimalen erneuerbaren Energien für diesen Standort anzuzapfen und über ein möglichst gutes Netzdesign miteinander zu verknüpfen, sodass eben Spitzen ausgeglichen werden können und so weiter. Das Netz ist eine Sache, ja. Wenn man jetzt stark schwankende Energiequellen erschließen möchte, wie Windenergie oder die Photovoltaik, die eben Strom nicht nach Bedarf, sondern nach Verfügbarkeit erzeugen, dann braucht man ein starkes Netz, um Überschüsse weit verteilen zu können. Dann braucht man auch Speicher, um sozusagen aus den Überschüssen nutzbare Energie zu einem anderen Zeitpunkt machen zu können. Wir haben da einige Möglichkeiten mit der Wasserkraft, auch Wasserkraft in Norwegen zum Beispiel, Wasserkraft in den Alpen, Schwankungen auszugleichen. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke als Technologie. Wir denken zukünftig langfristig an Wasserstoff als Energiespeicher oder Methanisierung von Überschussströmen. All diese Speicher sind aber natürlich mit Verlusten verbunden, mit Kosten auch verbunden und das wird man in einem gewissen Maß machen, aber jetzt, man wird nicht die Hälfte seiner Stromerzeugung in der Art bestreiten können, ne? Weil das einfach dann auch zu viel Technologie ist, die da rumstehen muss, mit hohen Verlusten behaftet. In Nordafrika gibt es solche Speicherelemente gar nicht, die haben keine Wasserkraft, die haben keine Möglichkeiten, Pumpspeicherkraftwerke und die haben auch kein sehr starkes Netz, sodass die für ihren Zubau, den sie jedes Jahr, sagen wir mal, 8% ihrer Energieversorgung, wächst die Energie, der Energiebedarf jedes Jahr. Und diesen Zubau müssen sie durch Zubau gesicherter Leistungen bestreiten. Ja, okay. Wenn die 100 Megawatt dazubauen, die mal da sind und mal nicht, nutzt ihnen das nichts, sondern erzeugt ein Problem. Die müssen 100 Megawatt gesicherte Leistung zubauen. Ja. Und wenn sie das erneuerbar machen wollen, da bleibt eigentlich außer den solarthermischen Kraftwerken mit Speichern keine weitere Option übrig. Ne? Ein bisschen Biomasse gibt es, ein bisschen Wasserkraft, Aswan ist aber weitgehend schon genutzt. Ne? Und die haben da nicht viel. Deswegen wird dort die Solarthermie eine sehr große Bedeutung bekommen. Wie stark wächst denn der Strombedarf bei uns jedes Jahr? Auch bei uns wächst er im Prozentbereich, ne, auf hohem Niveau natürlich, aber eben im Prozentbereich, im unteren Prozent, also unter 1%. Okay. Was aber durch die Größe, die unser Kraftwerkspark ja schon hat und unser Bedarf natürlich auch viel Energie ist, geht aber absehbar auch in eine Art Sättigung über. Also langfristig wird das sich um vielleicht 20-30% mehr halten bis zum Jahr 2050. Ne? Mhm. In der nordafrikanischen und im Mittleren Osten Region, da verfünffacht sich der Strombedarf wahrscheinlich bis dahin, sodass die bis dahin auf einen ähnlichen Stromverbrauch kommen wie wir. Es werden bis 2050 auch ähnlich viele Menschen dort wohnen. In einer Region, die jetzt 300 Millionen Menschen hat, sind das dann vielleicht 600 Millionen, genauso viele wie in Europa. Und das heißt dann, ich sage dann immer so flapsig, ein zweites Europa wächst südlich des Mittelmeers heran, also in Sachen Strombedarf und Energiebedarf stimmt das. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer dann die Ressourcen bekommt, Öl, Gas, Kohle, die von da kommen, werden natürlich vor allem auch vor Ort gebraucht werden. Und da zeichnen sich tatsächlich Konflikte ab, was die Versorgung angeht. Ne? Ja. Deswegen ist es sehr wichtig, da auf nachhaltige Quellen umzusteigen. Die sind zum Glück da. Die Sonnenenergie ist ja die Ursache für die Wüste, die wir da haben. Also da ist wirklich genug Energie da, nur man muss ja auch anzapfen. Okay, und das Konzept ist dann eben, dass man bis 2050 im Prinzip den dort entstehenden Energiebedarf über regenerative Energien deckt und zusätzlich 15% des europäischen Energiebedarfs. Genau. Und witzigerweise, da denen ihr Strombedarf ungefähr auf unser Niveau anwächst, wird das für die auch ein Export von 15% ihrer Energie sein. Mhm. Na, das sind dort auch nicht mehr als 15%. Und 85% werden heimische Energiequellen sein und eben auch noch ein bisschen fossile Energiequellen, die wir weiterhin brauchen werden, um eben in den Spitzen Regelenergie verfügbar zu haben. Fossile Energie ist ja ideal gespeicherte Sonnenenergie, wenn Sie so wollen. Ja. Und genau diese ideale Speicherbarkeit brauchen wir dann in Zeiten, wenn halt wirklich mal länger kein Wind weht, keine Sonne scheint, die Speicher leer sind, dann brauchen wir halt mal fossile Brennstoffe. Aber genau dafür sind sie auch sehr gut geeignet. Und wenn sich Ihr Verbrauch auf genau diese Spitzen reduziert, dann wird das Ganze auch klimaverträglich. Diese 15%, das klingt für mich jetzt erstmal relativ wenig. Das ist aber vermutlich auch nicht das Ende der Fahnenstange, oder? Also da kann man sich dann schon noch, also es ist noch mehr Sonne da in Nordafrika. Laut unserem Szenario, das wir in der Trans-CSP-Studie gemacht haben, wenn wir diese 15% Importe in Europa haben, haben wir insgesamt 80% erneuerbare Energie in unserem Netz. Okay. 65 sind heimisch, 15 sind importiert und 20 sind noch fossile Energieträger. Und diese 20 muss man halt dann noch langfristig ersetzen. Da könnten vielleicht noch 5 weitere Importprozent dazukommen. Dann sind wir bei 20% und der Rest 80% können wir aus heimischen Quellen bestreiten, nehme ich an. Und dann wären wir bei 100% irgendwann mal. Ne? Gut, es ist letztendlich eben auch die Frage, inwieweit man sich dann vom Import aus anderen Ländern abhängig machen will und so diese mehr politischen Themen spielen ja dann auch da rein. Ja, also heute sind wir zu 50% in der Stromerzeugung abhängig und bis dahin wären es dann halt noch diese 20% Solarenergie, allerdings aus deutlich mehr Quellen als heute. Heute haben wir ja, naja, 2-3 Pipelines aus dem Osten, eine aus dem Süden, wo Erdgas durchströmt, dann haben wir unsere Ölimporte und hier käme halt der Solarstrom wirklich aus, sagen wir mal, Ländern überall rund um das Mittelmeer, sodass sich da die Importabhängigkeit relativiert. Okay, gut. Besprechen wir vielleicht mal die verschiedenen Methoden der Energieerzeugung, die wir jetzt schon angesprochen haben. Der wichtigste Punkt ist, denke ich, heute dann die Solarthermie. Das funktioniert so ganz grob. Man nutzt die Sonnenenergie, um Wasser zu erhitzen und treibt dann Wasserdampf durch eine Dampfturbine. Ja, nach dem Motto, was ist denn das? Ein Dampfmaschinen, ne? So ist es. Tatsächlich ein ganz normales Dampfkraftwerk, also wie ein Kohlekraftwerk oder auch wie ein Kernkraftwerk. Mhm. Eine Turbine wird mit Dampf angetrieben, mit hoher Temperatur und Druck und betreibt einen Generator. Und der Generator erzeugt Strom nach Bedarf. Ne? Mhm. Je höher der Druck ist, den die Turbine sieht, desto höher ist die Leistung. Ne? Also über den Druck kann man das dann regeln, ne? Ein Dampfkraftwerk. Ja. Und der Dampf wird dabei wieder dann kondensiert und wird wiederverwendet. Der Dampf wird wieder kondensiert, bewegt sich in einem geschlossenen Kreislauf in dem Rankine-Cycle, also ein Dampfkreislauf, ne, ein thermodynamischer Kreislauf. Normalerweise verbrennt man Kohle, um die Hitze zu erzeugen, die dann für die Dampferzeugung notwendig ist. Und beim Solarkraftwerk hat man gebogene Spiegel, die konzentrieren das Sonnenlicht wie eine Linse auf einen deutlich kleineren Punkt als die Empfängerfläche ist und dadurch hat man eben wie beim Brennglas eine hohe Temperatur vor Ort und mit dieser hohen Temperatur wird dann der Dampf erzeugt. Mhm. Ja, das ist eben der Unterschied. Und immer wenn die Sonne scheint, braucht man keinen Brennstoff. Man kann die Wärme auch erstmal zwischenspeichern. Das ist wirklich einfach nur ein heißer Topf, ja, also wo eine Flüssigkeit im Solarfeld erhitzt wird und dann in den Topf gefüllt wird, in den heißen. Dieser Topf wird dann nachts entleert über einen Wärmetauscher, gibt die Wärme dann an den Dampfkreislauf ab und geht in einen kalten Topf. Ne? Mhm. Dann tagsüber wird aus dem kalten Topf wieder das Medium über das Solarfeld erwärmt und heiß wieder in den heißen Topf gefüllt. Also so einfach ist diese Technologie. Als Medium nimmt man geschmolzenes Salz. Das ist also Nitratsalz, im Prinzip geschmolzener Kunstdünger, wenn Sie so wollen, von der Zusammensetzung her. Ne? Okay. Das bei 400 Grad Celsius natürlich gearbeitet wird. Ne? Das ist natürlich die Voraussetzung, um Dampf für so ein Dampfkraftwerk zu erzeugen. 400 bis 500 Grad. Und diese Technik mit dem Wärmetauscher, das funktioniert aber immer so, oder? Nicht nur, wenn man die Energie irgendwie für die Nacht speichern will, sondern das funktioniert tagsüber auch so. Ja, also, Sie haben einen Wärmetauscher vom Solarfeld zu der Dampferzeugung, ja. Ne? Und Sie haben einen Wärmetauscher vom Solarfeld zu dem Speicher. Ne? Und dann haben Sie noch einen Wärmetauscher vom Speicher zur Dampferzeugung. Mhm, okay. Ja. Diese ganze Technik hat ja dann den Vorteil, dass man eine konventionelle Dampfturbine verwenden kann. Also praktisch, dafür muss nichts Neues entwickelt werden. Nee. Und genau diese Dampfturbine kann natürlich auch mit Brennstoff befeuert werden, wenn mal keine Sonne scheint für längere Zeit und wenn der Speicher leer ist. Das ist ein sogenanntes Hybridkraftwerk. Genau. Mhm. Ja, die Speicher werden in der Regel ja nur für einen Tag ausgelegt. Also nach zwei Tagen ohne Sonnenschein ist der Speicher dann auch leer, wenn er mit Volllast betrieben wird. Mhm. Und dann könnte man immer noch die sichere Leistung gewährleisten, indem man eben zufeuert. Mhm. Ja. Das wäre doch aber im Prinzip auch ein Modell hier für Europa, oder? So ein Hybridkraftwerk. Im Prinzip schon, aber die Sonneneinstrahlung, selbst in Südspanien, wo wir hier in Europa die besten Standorte haben, ist halt im Winter nur noch 20% gegenüber der im Sommer. Das heißt, die Leistung und die Energie, die man pro Monat, sage ich mal, jetzt ernten kann, ist dann geht auf 20% runter. Und in Marokko, an den wirklich guten Standorten oder in Ägypten, da bleibt die praktisch auch im Winter bei 80%, sodass man wirklich über das gesamte Jahr fast die volle Leistung liefern kann. Mhm. Man kann so ein Kraftwerk so auslegen, dass man 8000 Volllastbetriebsstunden bekommt. Das ist die Auslastung eines Kernkraftwerks im Grunde. Ne? Das kann man an den sehr guten Standorten in Nordafrika erreichen, einmal wegen dem besseren Wetter und einmal wegen dem niedrigeren Breitengrad, der natürlich zu einer geringeren Sommer-Winter-Verschiebung führt. Ne? Ja. Ja. Das ist nur da unten möglich und genau das ist der Grund für diese Desertec-Importe. Und nur da kriegt man diese Qualität und die muss man leider dann über 2000 Kilometer importieren. Mhm, okay. Diese Fokussierung des Lichts jetzt auf diese, scheint das dann auf so eine Art Röhre, wo dieses geschmolzene Salz durchfließt, oder ist das ein Behälter, weiß ich nicht, ein kugelförmiger Behälter, wo das Licht dann auf einen Punkt konzentriert wird, oder wird es auf eine Linie konzentriert? Oh, wir brauchen noch zwei Stunden, wenn ich Ihnen alle Technologien erklären soll. Die gängigste und älteste Technologie, die läuft seit 1986 in Kalifornien in einem Großkraftwerk, ist eine Parabolrinne, also ein parabolischer trogförmiger Spiegel und in der Brennlinie, in dem Fall, ist ein Rohr, durch das ein Wärmeträgermedium strömt, das sich dann erhitzt. Ne? Der Spiegel wird ständig der Sonne nachgeführt, also morgens nach Osten, abends nach Westen. Und die Flüssigkeit in dem Rohr ist ein synthetisches Thermoöl, das sich dann auf 400 Grad erhitzt. Also das ist noch nicht dieses geschmolzene Salz? Nee. Okay. Und dieses Thermoöl strömt dann zum Beispiel, in Spanien haben wir jetzt so ein Kraftwerk, in einen Wärmetauscher, in dem dann das geschmolzene Salz erhitzt wird auf 400 Grad tagsüber und nachts eben wieder von 400 auf 300 abgekühlt wird, um auch via Thermoöl dann die Energie an den Dampfkreislauf abzugeben. Mhm. Okay. Ja. Das ist jetzt die älteste Technologie, 25 Jahre erprobt in Kalifornien. Die Dinger laufen auch immer noch seitdem. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung, die man da macht. Inzwischen wurden die weiterentwickelt. Es gibt inzwischen Parabolrinnen, die direkt Dampf erzeugen in den Röhren, also nicht mehr dieses Thermoöl brauchen. Dann gibt es auch eine Entwicklung, die direkt das geschmolzene Salz in diesen Röhren erhitzt, sodass man auch keinen Dampfkreislauf im Solarfeld mehr hat, sondern wirklich nur noch dieses geschmolzene Salz, das man dann auch selbst gut speichern kann. Das gibt es alles. Und dann gibt es auch noch Turmkraftwerke, die sind dann punktkonzentrierend. Da steht eine große Anzahl von Spiegeln, die einzeln der Sonne nachgeführt werden, um einen großen Turm herum. Und jeder einzelne Spiegel schickt die Reflexion der Sonnenenergie oben auf die Spitze des Turms. Und oben im Turm ist dann ein Wärmetauscher, wo direkt geschmolzenes Salz erhitzt wird und in den Kreislauf dann in die Dampfturbine eingebunden wird. Und da werden dann vermutlich noch höhere Temperaturen erzielt, oder? Da können dann sogar höhere Temperaturen erzielt werden, ja. Also die Rinnen, die gehen so bis 400 Grad. Was aber an diesem Thermoöl liegt, das hält einfach nicht mehr aus. Optisch könnten die auch höher gehen. Mhm. Und der Turm, der jetzt in Spanien gebaut wurde von Torresol, Gema Solar heißt der, der geht bis 500 Grad Celsius und macht natürlich schon richtig gute Temperatur für so einen Dampfkreislauf. Und müssen diese einzelnen Spiegel für den Turm dann auch gebogen sein? Nee, oder? Die können leicht gebogen sein, die können eine leichte Konzentration haben, aber nur eine ganz leichte. Ja. Ne? Weil das ist ja vermutlich auch ein fertigungstechnisches Problem. Genau, also je flacher die Spiegel sind, desto einfacher ist die Fertigung, mhm. kostengünstiger auch und so weiter. Auf der anderen Seite ist natürlich so eine Rinne, das ist eine große Fläche, die ist dann mit wenigen Motoren zu bewegen, während man einzelnen Spiegel dann wirklich mit Einzelmotoren versorgen muss. Ja, das eine hat dann wieder den Vorteil der Massenproduktion von vielen kleinen Einheiten. Das andere hat den Vorteil einer großen Einheit, die mit wenig Elementen bewegt werden kann. Ja, es wird, denke ich, beide Technologien immer geben. Jede findet ihre Nische im Markt, sieht man heute. Und das ist auch gut so, weil so haben wir Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist neben der technischen Entwicklung mit das Wichtigste, um wirklich die Kosten zu senken langfristig. Ja. Und es werden ja jetzt in... Ich glaube, vor allem in Marokko so Referenzkraftwerke geplant. Welche Technologie verfolgen die? Zunächst Parabolrinnenkraftwerke. Okay. Ja, aber es ist ganz offen. Also die machen eine Ausschreibung im Grunde und da werden verschiedene Konsortien anbieten und wahrscheinlich auch die Turmkonsortien früher oder später, die heute jetzt noch in Spanien und in den USA sichere Märkte finden, die werden dann früher oder später dann auch mit der Technologie in eben nordafrikanische Märkte gehen wollen. Mhm. Wenn man so ein solarthermisches Kraftwerk baut, ist das alles schon, hat das sozusagen alles schon industriellen Maßstab? Ist das schon konkurrenzfähig oder sind das immer noch so Pilotsachen, wo eigentlich ein Unternehmen oder auch ein Land drauflegt? Ja, das sind alles Technologien, die wie bei uns die erneuerbaren Energien noch einen festen Einspeisetarif brauchen, okay. der in der Regel höher liegt als das, was an der Börse gehandelt wird. Das liegt aber, naja, Konkurrenzfähigkeit ist so ein Wort. Wir haben in den Studien auch lange darüber spekuliert, was wir als Zielfunktion für so einen nachhaltigen Energiemix ansetzen. Ja. Konkurrenzfähigkeit hat sich als falsches Ziel erwiesen, weil man nicht unbedingt konkurrenzfähig mit etwas sein will, was jedes Jahr teurer wird, wie Öl, Gas und Kohle. Mhm. Da begibt man sich auf dem aufsteigenden Ast der Kosten, der irgendwo nie aufhört, mhm. sondern einfach immer weitergeht, mhm. da will man gar nicht hin. Sondern die Idee ist, niedrige Kosten zu erreichen. Wir haben das dann dadurch gelöst, dass wir als Zielfunktion die Kosten des Jahres 2000 eingesetzt haben in unser Modell und versucht haben, über den Mix diese Kosten wieder zu erreichen. Okay. Dabei stellte sich heraus, das ist überhaupt nur über erneuerbare Energien erreichbar, weil die jedes Jahr billiger werden. Je mehr man sie baut, desto günstiger werden die Investitionskosten. Und da die Energie letztendlich nichts kostet, sondern nur die Investitionen, ist das der Weg, um wirklich zu niedrigen Kosten langfristig zu gelangen. Man muss hoch anfangen mit den Kosten, hat aber dann durch die Lernkurve, durch Skaleneffekte und durch Konkurrenz eben dann die Möglichkeit, langfristig zu niedrigen Kosten zu gelangen. Und das ist auch wirklich nur über erneuerbare Energien erreichbar. Ja. Deswegen haben wir diese Konkurrenzfähigkeit beiseite gelegt und haben gesagt, man muss einfach anfangen. Es ist fast egal, wie teuer das am Anfang ist. Wenn es am Ende deutlich billiger ist als fossile Brennstoffe, dann hat man eine Technologie, die einen von diesem aufsteigenden Kostenpfad erlösen kann, mhm, sozusagen. Mhm. Und wir haben auch sonst keine Alternative dazu gefunden. Mhm. Ja. Und wie ist das technologisch? Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich möchte jetzt so ein Kraftwerk bauen, kann ich mir dann im Internet solche Spiegel bestellen oder sind das alles noch irgendwie Einzelanfertigungen? Ja, das würde ich schon noch sagen. Das sind schon noch ziemlich Einzelanfertigungen. Also es gibt wenige Firmen, die jetzt schon so eine Art industrielle Produktionsschiene wie in der Autoindustrie haben. Mhm. Zum Beispiel das Unternehmen Novatec Solar, das jetzt auch von ABB zum Teil übernommen wurde in Karlsruhe, hat die Strategie. Die stellen also Produktionslinien her für solche Kollektoren und können damit direkt in eine Massenfertigung gehen für ein Linear-Fresnel-System. Aber auch das ist jetzt noch nicht so voll industriell, weil es halt wirklich, ja, sagen wir mal, jetzt 2, 3 Anlagen gibt von dem Typ, ne, heute. Und die sich auch noch sehr stark entwickeln, sodass man auch da Produktionslinien noch einstellen muss und für den neuesten Stand dann einstellen muss im Prinzip. Ne? Also das würde ich jetzt noch nicht sagen. Und wir haben ja 1 Gigawatt, also 1000 Megawatt installierte Leistung heute, solarthermische Kraftwerke, wenn Sie das vergleichen mit Wind, 200 Gigawatt, ja, 200.000 Megawatt, Photovoltaik 40 Gigawatt, 40 mal so viel. Die sind natürlich da schon viel weiter. Ja. Aber das ist genau das, wo wir mit der Solarthermie hinkommen müssen. Auch hier müssen wir erstmal die höheren Investitionen tätigen, die Lernkurve durchlaufen, um zu dieser Massenfertigung und Serienproduktion zu kommen. Und dann haben wir nämlich nicht nur eine erneuerbare Energiequelle, sondern auch eine regelbare erneuerbare Energiequelle, die Leistung nach Bedarf liefern kann. Das können die beiden anderen noch nicht. Woran liegt das denn dann, dass die Solarthermie da so ein bisschen hinterherhinkt? Ich meine, die Technik, das klang ja jetzt relativ einfach. Man macht ein bisschen Dampf und dann nutzt man eine herkömmliche Dampfturbine und produziert seinen Strom, wann man das möchte. Ja, das ist ganz einfach die Antwort. Das sind einfach wirklich große Anlagen. Das sind Dampfkraftwerke. Das Kleinste, was man sich jetzt vorstellen kann, ist so 5 Megawatt. Mhm. Das, was schon sinnvoll ist, ist 50 Megawatt. Ne? Und da reden wir schon von einem Windpark, ja, mit 20 bis 50 Turbinen. Okay. Ne? Ja. Oder von einer Photovoltaikanlage, die kann man ja so klein machen, damit sie einen Taschenrechner betreibt. Ja. Also da hat man dieses Problem nicht, mit einer sehr großen Investition von vornherein loslegen zu müssen. Was man dafür bekommt, ist natürlich auch viel Sonnenenergie. Ja. Ne? Das heißt nicht, dass das unbedingt teuer ist oder teurer oder sowas, sondern diese Energie hat eine Größenordnung und zwar sehr viel Sonnenenergie auf einmal und die hat eine gewisse Qualität. Das heißt Regelenergie nach Bedarf. Aber das die heißt, beiden führen zu einer großen Investition, die nicht jeder tätigen kann und deswegen hinken die etwas hinterher. Mhm. Also das heißt, das kann halt nicht als so Grassroots-Bewegung von ganz unten schwer anfangen, sondern da müssen halt die großen, alteingesessenen Energieunternehmen letztendlich diesen Schwenk machen, die momentan noch auf den fossilen Energien oft sitzen. Das ist eine Möglichkeit und das ist auch was passiert. Also zum Beispiel ABB, ein großer Konzern, übernimmt eine kleine Firma wie Numatec Solar. Andererseits könnten sich auch die vielen kleinen Grasrudler mal zusammentun und so ein großes Ding wuppen. Aber das ist dann ein Organisationsproblem. Mhm. Ne? Und das andere ist natürlich, sie reden dann vor Ort, da wo sie dieses Gerät installieren wollen, mit den Energieversorgungsunternehmen eines Landes. Sie reden nicht mit dem Häuslebauer, der sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach stellen will. Ja. Und da haben sie natürlich auch eine Hürde, weil die wollen immer eine gewisse, die wollen diese Qualität haben, ja, und sind da sehr skeptisch, weil erneuerbare Energie in Nordafrika ist für die Leute da unten einfach eine Schwankung, die sie eigentlich nicht haben wollen. Mhm. Ja. Die sagen, 20% meiner Energie, meiner Leistung darf erneuerbar sein, allerhöchstens, mehr will ich nicht haben, auf gar keinen Fall, ne, weil sie gewohnt sind, dass erneuerbare Energie schwankt. Mhm. Und das muss man ihnen jetzt erstmal erklären, dass wir hier auch eine andere Option haben. Mhm. Ne? Gut, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr zur Technik. Wo ist denn vielleicht trotzdem bei den solarthermischen Kraftwerken die technische Herausforderung? Also zum Beispiel diese Spiegel, wo kamen die ursprünglich her? Hat man da irgendwas aus dem Teleskopbau gelernt oder womit hat man da angefangen? Nee, die Spiegel sind von Flachglas Solar gebaut worden in den ersten Kraftwerken. Also eine Firma in Bayern, die Spiegel herstellt und da super Arbeit geleistet hat. Einige, also die meisten Spiegel, die in Kalifornien vor 25 Jahren eingebaut wurden, sind da noch und haben kaum an Qualität verloren. Die sind gekapselt, eine ganz hervorragende Qualität, sind da in den Wüstenstandorten haltbar. Das ist unglaublich, deutsche Qualitätsarbeit wirklich. Ne? Aber was hat denn die Firma gemacht, bevor sie für Flachglas, Fenster, Spiegel. Also ganz normale Spiegel, ganz normale, die man sich in die Wohnung hängt. Ganz normale Spiegel, okay, hoher Qualität. Mhm. Das ist der Punkt. Ne? Mhm. Und das braucht man dafür. Die Spiegel sind das nicht, auch nicht die Technologie des Solarfelds. Die Herausforderung sind die Speicher. Okay. Wir haben jetzt diese Salzschmelzspeicher, das ist ja praktisch eine gängige, ja, Hochtemperaturspeichertechnologie in der Industrie, wird in kleinerem Maßstab eigentlich in den meisten Industriebetrieben verwendet, um Energie bei hoher Temperatur zu speichern. Aber das ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Da gibt es noch bessere Entwicklungen. Wir arbeiten beim DLR zum Beispiel an Beton als Speichermedium, zusammen mit der Firma Züblin, wenn ich hier Werbung machen darf, weiß ich nicht. Okay. Und es gibt auch eine Entwicklung für Phasenwechselspeicher. Da wird also nicht die Temperaturdifferenz zwischen zwei Betriebspunkten als Wärmespeicher benutzt, sondern der Phasenwechsel, also das Schmelzen eines Mediums. Da kann sehr effizient Wärme gespeichert werden mit hoher Energiedichte in kleineren Volumen. Und da arbeiten wir auch dran, auch mit verschiedenen Firmen zusammen. Das läuft jetzt schon als Prototyp erfolgreich in Spanien, aber ist noch lange nicht im kommerziellen Maßstab. Ne? Mhm. Und da liegt die Herausforderung, Speichertechnologien für die verschiedenen Systeme dann zur Verfügung stellen zu können. Mhm. Dieses flüssige Salz, was hat das für einen Vorteil jetzt zum Beispiel gegenüber Wasser, was die Energiespeicherung betrifft? Wasser geht gar nicht, weil das ist ja bei 100 Grad schon dampfförmig. Also selbst wenn man jetzt den Druck sehr stark erhöht, bei den Temperaturen wäre das dampfförmig oder in einem nicht mehr definierbaren Zustand. Ja, aber ich könnte ja dann trotzdem Energie drin speichern, oder? Ja, den Druck meinen Sie jetzt. Ja. Ja, das gibt's. Das ist eine gängige Technologie, Dampfdruckspeicher. Okay. Die eignen sich aber praktisch nur für eine Pufferung von einer Stunde Volllastbetrieb oder sowas. Die sind dann sehr teuer. Rußspeicher heißen die, Rußspeicher, ne? Und die sind dann sehr teuer und auch wenig effizient, weil der Druck dann immer abfällt, wenn sie die Energie rausholen dem Speicher, dann haben sie eine geringere Qualität dahinter. Ne? Ja. Deswegen machen wir da doch sehr viel Anstrengungen, um bessere Speicher zu entwickeln. Also man sucht ein Medium, das einen höheren Siedepunkt hat letztendlich. Genau, also die erlauben, bei höheren Temperaturen zu arbeiten im Dampfkreislauf, höherer Siedepunkt. Und eben auch kostengünstig, stabil über die Zeit, einfach handelbar, keine Umweltgefahren bergen und so weiter. Ne? Und über welches Volumen sprechen wir da für so einen Salzspeicher? Ja, das sind riesige Tanks. Also in Spanien haben wir jetzt ein Kraftwerk, das Andersol-Kraftwerk, da gibt es jetzt drei davon, hat 50 Megawatt Leistung und einen Speicher für 7 Volllaststunden Betrieb. Mhm. Also 50 Megawatt, 7 Stunden sind da gespeichert in Form von Wärme. Und so ein Tank, da gibt es zwei Tanks, eben dieser heiße Topf und der kalte Topf. Und jeder der beiden hat einen Durchmesser von 40 Metern und 28 Meter hoch. Also ist schon ein Drum. Mhm. Das dauert auch eine Weile, bis der warm wird, oder? Das dauert eine ganze Weile, bis der warm wird. Allerdings das Schöne ist, wenn er dann mal warm ist, also auf seiner Betriebstemperatur, die ja mindestens 300 Grad ist, dann braucht er 80 Tage, um abzukühlen. Mhm. Was ihn natürlich sehr sicher macht, weil da besteht nicht die Gefahr, dass diese Salzschmelze dann mal fest wird und dann bergmännisch abgebaut werden muss. Ja. Ja. Und woraus besteht die Hülle des Tanks? Das muss ja dann irgendwie isoliert sein, oder? Dass die Wärme möglichst gut gehalten wird. Stahl, Beton und Isoliermaterial, ja. Und ist das dann unterirdisch oder oberirdisch? Nee, der steht oberirdisch, okay. Ja. Ja, also ganz dick eingepackt, kann man da schön sehen. Es gibt auch Fotos vom Bau, ist halt ein Stahltank, ne, und dann außenrum eine dicke Isolierung, die dann im Nachhinein drüber gebracht wurde. Also das ist dann so Isolierung, keine Ahnung, wie man sie im Hausbau Steinwolle oder so auch verwendet. Ja, aber dick. Okay. Ne? Ja, ja, okay. Gut, also das mit dem flüssigen Salz ist erst der Anfang, man kann sich da dann eben noch andere Sachen überlegen. Das mit dem Beton hatten Sie angesprochen. Mhm. Das ist dann flüssiger Beton oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das ist wirklich ein Betonklotz, der wird aufgeheizt und wieder abgekühlt. Ah ja. Ganz einfach. Ne? Okay. Die Herausforderung ist da, Beton hat natürlich Wasser, das Wasser muss man erst austreiben und dann gibt es, ja, man braucht auch eine spezielle Struktur, damit die Wärme homogen durch den Beton sich verbreiten kann und dann wieder rausgeholt werden kann. Da haben sehr viele Entwicklungsarbeiten stattgefunden, bis das geklappt hat, aber das hat dann auch funktioniert irgendwann. Ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich würde man ja denken, das kühlt sich dann eben an der Außenseite ab und hat schon über den Wärmetauscher die Wärme abgegeben und innen ist es aber noch warm, aber man kommt da irgendwie gar nicht mehr richtig dran. Ja, genau, also da muss man halt ein paar Sachen machen, damit das wunderbar funktioniert. Also das ist wirklich ein Betonklotz und innen drin laufen die Rohre des Wärmetauschers praktisch. Okay. Ne? Also so müssen Sie sich das vorstellen. Wärmetauscher, der von Beton umgeben ist. Okay. Ne? Ja. Im Prinzip genauso der Phasenwechselspeicher. Das ist einfach auch ein Klotz mit diesem Phasenwechselmedium, in dem praktisch ein Wärmetauscher steckt, ne? Und der die Wärme dann abgibt oder aufnimmt, je nachdem, ob geladen oder entladen wird. Mhm. Okay. Gut, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind wir mit den momentanen Speichermethoden schon so weit, dass man vernünftige solarthermische Kraftwerke damit bauen das kann. Das ist richtig, ja. Okay. Mhm. Jetzt ist die Frage, die anderen Technologien, Photovoltaik, Wind. Das Entscheidende bei der ganzen Diskussion ist, Photovoltaik und Wind liefern Strom, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind bläst. Ja. diesen Strom muss man dann irgendwie verarbeiten. Man muss ihn speichern, man muss ihn zu den Verbrauchern schicken, man muss Überschüsse irgendwie verarbeiten oder übers Netz weiträumig verteilen. Das erfordert also sehr viel äußere Infrastruktur, die auch externe Kosten verursacht, ne? Heute gehen sehr viele Leute davon aus, dass Photovoltaik und Wind über einen Speicher verfügen, der unendlich groß ist, der verlustfrei arbeitet und nichts kostet. Und den nennen sie Stromnetz. Das ist so ein Zauberwort und das ist ein großer Fehler, weil das kostet richtig Geld. Ja. Wenn so eine Fluktuation im Stromnetz verarbeitet werden muss, da muss irgendein Kraftwerk in Teillast gefahren werden, da muss Strom durch Leitungen hin und her transportiert werden. Da muss ein Speicher irgendwo stehen, zu dem muss die Energie hin, dann muss sie von da wieder zurück und der Speicher hat auch Kosten und Verluste und es wird oft vergessen. Und es wird sehr oft verglichen, was kostet denn der PV und der Windstrom im Vergleich zum Strom eines solarthermischen Kraftwerks. Und das Dumme ist, der Speicher des solarthermischen Kraftwerks, der ist begrenzt, der kostet was und der hat Verluste. Und wenn man die auf diese Art vergleicht, verliert das solarthermische Kraftwerk grundsätzlich. Mhm. Ne? Das ist immer wichtig, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleicht, also gleiche Qualität mit gleicher Qualität. Mhm. Und dann muss man bei Wind und PV halt Speicher, Netz und die ganzen Backup-Infrastrukturen dazu rechnen. Und dann kommt man darauf, dass auch von der Kostenstruktur her ein solarthermisches Kraftwerk sehr, sehr kostengünstig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, heute haben wir 1 Gigawatt solarthermische Kraftwerke installiert, die ganze Lernkurve noch vor uns und Wind ist praktisch schon fast ausentwickelt und die Photovoltaik nah dran. Ne? Also ja. Da, diese Vergleiche hinken leider und das muss man natürlich bei sowas dazu sagen. Mhm. Okay. Eine Sache fällt mir noch ein, was ich ganz interessant fand. Ich habe gelesen, dass in Ihrem Szenario ungefähr 1% der Glasproduktion weltweit in den Ausbau der solarthermischen Kraftwerke fließen würde. Das ist ja eine relativ hohe Zahl. Ja, wenn man die Parabolrinne, die wir in dem Szenario jetzt mal als Referenz genommen haben, verwendet, da gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten, die man auch ausschöpfen wird und auch sollte. Das zeigt einfach nur, der Weltmarkt kann sowas verkraften, 1% kann er verkraften, aber 1% ist auch richtig viel. Wenn man einen Ausbau vorsieht, wie ihn zum Beispiel jetzt weltweit Greenpeace vorgesehen hat, ne? Oder ja, also das ist schon richtig viel. Mhm. Ne? Das betrifft aber natürlich alle anderen Technologien auch. Also wir ersetzen einfach bei erneuerbarer Energie Brennstoffe, die wir dann nicht mehr verbrennen, durch Kapitalgüter. Das sind Windräder, Photovoltaikgeneratoren, solarthermische Kraftwerke, die bestehen aus Stahl, Glas und Beton und anderen Materialien. Und die müssen wir halt erstmal dahinstellen in die Landschaft. Diese Materialien sind aber glücklicherweise im Gegensatz zu Kohle recycelbar. Mhm. Ja, also man kann auch viel davon wiedergewinnen, wiederverwerten. Und das ist das Schöne dran, ne? Dass die wirklich knapp werden, ist nicht wirklich absehbar. Ne? Es gibt zwar Schwankungen auf dem Weltmarkt Stahlpreis, ne? Weil die Produktionskapazität vielleicht mal gerade nicht passt, die kann man aber erweitern. Wenn Öl, Gas und Kohle weg sind, sind sie weg. Das ist der Unterschied dazu. Ne? Ja, ja. Und das ist genau der Punkt. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben unser Kraftwerk gebaut und wir haben auch die Möglichkeit, eben über mehrere Stunden einen Speicher zu nutzen, sodass wir die Energie anfordern können, wenn wir sie brauchen. Jetzt ist lokal Nordafrika versorgt mit der Energie. Jetzt brauchen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in Europa Energie aus Nordafrika. Mhm. Wie kommt die von dort hierher? Die kommen nach Bedarf aus dem solarthermischen Kraftwerk, das an der Leitung hängt und genau für diesen Zweck gebaut wurde. Das solarthermische Kraftwerk für Nordafrika ist ein anderes. Das steht daneben und hat mit dem für Europa überhaupt nichts zu tun. Ah, die sind getrennt. Die sind getrennt, sonst funktioniert es nicht. Weil nämlich in so einem Fall der Strom garantiert nach Europa fließt, weil die mehr zahlen und dann Marokko ohne Strom dasteht. Mhm. Ja? Okay. Das geht genau aus diesem Grund nicht. Ne? Ja, ja. Ja. Okay. Und dort, die Dampfturbine produziert erstmal Wechselstrom? Ja. Genau. Okay. Ja. Und jetzt haben wir aber schon gesagt, wir sprechen noch über diese Hochspannungsgleichstromübertragung. Das heißt, das muss jetzt umgewandelt werden in Gleichstrom. Vielleicht, genau. Um das nochmal ein bisschen einzuordnen, also hier in Europa oder eigentlich weltweit, die Stromnetze sind normalerweise eben Wechselspannungsnetze mit 3 Phasen, wo in verschiedenen, je nachdem, ob es eben ein Hochspannungsnetz ist oder nicht, mit verschiedenen Spannungshöhen, genau, die Energie übertragen wird. Mhm. Und was ist jetzt da das Problem, dass man nach einem alternativen Konzept sucht? Ja, also für den speziellen Fall dieser Fernübertragung, da braucht man eine Technologie, die mit geringen Verlusten über große Entfernungen Elektrizität übertragen kann. Wenn man jetzt, sagen wir mal, in Marokko ins Wechselstromnetz den Strom einspeisen würde und in Deutschland wieder rausholen würde, dann wäre 50% davon weg. Mhm. Ne? Und warum? Also einfach wegen den Verlusten im Wechselstromnetz. Okay. Das hat einfach 50% Verluste auf so eine Entfernung. Eine Wechselstromleitung geht gar nicht, weil da kommt nach 500 Kilometern gar nichts mehr raus. Ja. Na, die sendet dann nur noch irgendwie Radiosignale ab. Ja. Das geht gar nicht. Also übers Netz könnte man es machen, aber das hat dann große Verluste. Ne? Wenn man jetzt so eine Leistung nach Bedarf, sagen wir mal 3 Gigawatt übertragen möchte und sagen wir mal hier ein Kraftwerk stilllegt bei uns und stattdessen regelbaren Solarstrom haben will, ja, da gibt es ja 2020 rum dann schon einige Beispiele, dann braucht man eine HGÜ-Leitung, die hätte dann auf die Entfernung von Marokko bis hierher etwa 10-15%, je nach Spannungsniveau, das man verwendet, 10-15% Verlust. Und das ist natürlich was ganz anderes als 50. Ne? Man müsste ja bei 50% Verlust die doppelte Leistung bauen, um dann die einfache Leistung letztendlich bei uns zu bekommen. Mhm. Ne? Und so hat man halt 10-15% Verlust. Das ist wirtschaftlich auch noch darstellbar und technisch auch noch machbar. Ne? Mhm. Und das ist genau der Unterschied. Mhm. Die Gleichstromübertragung ist nicht geeignet, um jetzt Energie an viele Verbraucher zu verteilen, also auf niedrigere Spannungsniveaus runterzugehen. Dafür ist die überhaupt nicht geeignet. Da muss man praktisch immer wechselrichten und dann über ein Trafo runtergehen auf die andere Spannung und dann wieder gleichrichten. Das würde kein Mensch machen. Ne? Mhm. Und das ist genau der Punkt. Diese HGÜ-Leitungen werden so eine Art Stromautobahn sein, mit wenigen Ausfahrten in unser Wechselstromnetz. Das Wechselstromnetz wird weiter existieren, um den Strom zu den Verbrauchern zu verteilen. Ich würde gerne nochmal auf die Sache mit den Verlusten eingehen. Also der Wechselstrom hat eben, oder die Wechselspannung hat eben deswegen Verluste, weil mehr Blindleistung übertragen wird, richtig? Und ich habe eben bei Gleichstrom habe ich nur Wirkleistungsübertragung und insgesamt deswegen geringere Verluste. Das sind verschiedene Effekte, ja. Die Blindleistung, elektrische Felder, die sich je nach Medium dann außenrum um so eine Wechselspannungsleitung ergeben und dann je nach Dielektrikum praktisch verschiedene Verluste erzeugen. In Wasser zum Beispiel kommt man nach 100 Kilometern durch Wasser, kommt aus einer Wechselstromleitung gar nichts mehr raus. Okay. Ja? Aus einer HGÜ-Leitung kommt der Strom nach 100 Kilometern mit Promilleverlust oder sowas, ich weiß nicht genau, müsste ich jetzt nachrechnen, aber mit ganz wenig Verlusten raus. Ne? Das macht ja gar nichts. Ne? Und das ist praktisch die Notwendigkeit, ja durchs Mittelmeer zu gehen mit der Energie, das führt zu HGÜ und dann die große Entfernung für die Stromleitung, ne? Also dass man wirklich Regelenergie von Marokko nach Deutschland schaffen kann, aber auch nach Frankreich, nach Holland, nach Spanien sogar. Da muss man halt diese Entfernungen überbrücken und da ist die HGÜ einfach geeigneter. Wenig Verluste, geringere Kosten auch auf große Entfernungen. Es ist die Blindleistung, dann eben auch der Skin-Effekt von einer Wechselstromleitung. Durch eine Wechselstromleitung fließt ja nur am äußeren Rand Strom. Mhm. Das heißt, auch hier die ohmschen Verluste werden dadurch größer. Ne? Bei einer HGÜ wird der ganze Querschnitt genutzt. Ja. Also das sind verschiedene Effekte, die zu dem Unterschied führen. Aber physikalisch ist das die gleiche Leitung? Also es ist auch irgendwie ein dickes Kupferkabel? Oder muss man dafür andere Kabel bauen? Bei gleicher Stromstärke ist die sogar kleiner, die HGÜ-Leitung. Also bei gleicher Stromstärke müssen sie reicht ihnen eine kleinere Leitung, also ein kleinerer Querschnitt. Ja, okay, aber es ist das gleiche Material, es wird auf die gleiche Weise hergestellt, wie auch immer. Aluminium für Freileitungen und Kupfer für die Leitungen, die durchs Meer gehen, okay. Oder Kupferleitungen auch unter, die eingegraben werden können. Ja. Und gibt es momentan schon Leitungen, also Stromleitungen von Nordafrika nach Europa? Es gibt Stromleitungen, es gibt eine Verbindung von Marokko nach Spanien, die ist Wechselstrom, kann aber auf HGÜ umgeschaltet werden, das hat man schon vorgesehen, mit etwa 1 Gigawatt Leistung. Tunesien plant nach Italien eine Leitung zu legen, sonst gibt es bisher noch nichts. Aber HGÜ gibt es natürlich jetzt auch von Schweden nach Deutschland, von Schweden nach Polen, von Norwegen nach Holland, durch die Nordsee. Mhm. Ja. Und in China wurde jetzt letztes Jahr eine Leitung mit 800 Kilovolt, also plus minus 800.000 Volt, in Betrieb genommen, die 6,5 Gigawatt Leistung überträgt. über 2000 Kilometer vom Wasserkraftwerk in den Bergen nach Shanghai als Ballungszentrum. Also das ist Desertec made in China mit Wasserkraft, eigentlich genau das Gleiche. Gleicher Sinn, gleicher Zweck, gleiche Auslegung. Das ist in China natürlich jetzt planerisch und politisch einfach. Da stellen sich in Europa, Nordafrika größere Hürden, die politischer Art sind. Von der Technik her ist das einfach schon Stand der Technik und wird gemacht. Das heißt nochmal zu unserem Fall, wir fordern jetzt eben Energie an aus Nordafrika. Unser Kraftwerk in Nordafrika hat die Energie produziert. Dann geht der Strom in einen Gleichrichter, transformiert es sozusagen eben auf diese entsprechende 800, Spannung. 600 Kilovolt, würde ich mal sagen. Ja. Das kommt hier nach Europa und hier in Europa gibt es dann eben eine Zentrale, die das wieder runter transformiert auf irgendeine Mittelspannung oder so. Wechselspannung. Erstmal wird es wechselgerichtet, dann wird es runter transformiert. Und dann geht es ins elektrische Netz zum Verteilen. Ganz normal, wie wenn es aus dem Kraftwerk käme. Also ich sage immer flapsig, das ist genau das gleiche wie ein Kohlekraftwerk bei uns. Nur die Leitung vom Generator zum Trafo ist etwas länger. Und etwas man, viel länger. Ja, und man muss halt diese Gleichrichterstationen und Wechselrichterstationen, die müssen halt noch gebaut werden. Genau. Ja, die gehören zu der HGÜ-Infrastruktur dazu. Ja, Das ist auch das Teure dran. Die Leitung ist deutlich billiger als die Wechselstromleitung und man braucht auch nur zwei, also ein Plus- und Minuspol. Ne? Das Teure ist diese Gleichrichtung und Wechselrichtung. Das sind die teuren Elemente und deswegen macht man das auch erst ab einer gewissen Entfernung, weil dann lohnt sich diese Infrastruktur und wird dann durch das lange Kabel praktisch ausgeglichen. Mhm. Ne? Und bräuchte man dann eine Gleichrichterstation und eine Wechselrichterstation pro Kraftwerk, das in Nordafrika steht, oder kann man das auch irgendwie bündeln oder wie geht das? Im Prinzip braucht man das je nach Leistung, ja. Also braucht man eine für ein Kabel, also für eine bipolare Kabelverbindung und für ein Kraftwerk. Ja, genau. Also es hängt man letztendlich von der Energie ab, die man halt übertragen dann, will. Ja, okay. Hängt von der Leistung ab, okay. Ich weiß nicht, wie viele solche Stationen würden dann in Deutschland stehen? Wir haben jetzt gerade eine Veröffentlichung gemacht, da haben wir mal ein Modell für dieses Szenario mit den 15% entworfen. Da haben wir 11 Standorte in Nordafrika mit 28 Ballungszentren in Europa verbunden. Da kamen dann so etwa 33 Leitungen raus, alle mit gleicher Leistung, gleicher Spannung, einfach mal als Modell. Mittlere Entfernung 2400 Kilometer. Die Gesamtkosten für die Infrastruktur, Kraftwerke plus Leitungen etwa 660 Milliarden Euro zu den Euro Geldwert 2010. Und hat sich als recht machbar erwiesen. Also das würde gehen. Und das Schöne ist halt, es sind wirklich 33 Leitungen. Es ist nicht eine Abhängigkeit von einem Erzeuger, der jetzt den Strom abschalten kann oder so, sondern es sind wirklich 33 rund ums Mittelmeer. Und da hat man natürlich auch eine gewisse Redundanz und Versorgungssicherheit dadurch. Und diese Umrichterstationen von wieder HGÜ auf Wechselspannung, das würde dann ja eigentlich möglichst dicht oder sollte dann möglichst dicht an dem Ballungszentrum, das den Strom konsumiert, stehen, damit halt die Verluste bis dahin wirklich gering sind. An dem Einspeisepunkt praktisch. Also wenn man jetzt irgendein Atomkraftwerk 2020 abschaltet, könnte man an dem Punkt den Kopf dieser HGÜ-Leitung machen und die Energie 1:1 übersetzen. Ja, also was bisher Regelenergie aus Kernenergie war oder Kohlekraftwerken, könnte dann Regelenergie aus Sonnenenergie sein. Ja. Gut, das hätte auch den Vorteil, da hat man dann schon irgendwie die Flächen und eventuell Infrastruktur irgendwelche ist da, Gebäude. Der Bedarf ist da und die Verteilung ist da, ne? Ja. Das ist ja wichtig. Ja. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn man vergleicht dieses Konzept mit, ich sag mal, konventionellen Energiequellen oder anderen regenerativen Energiequellen, was sozusagen den ökologischen Fußabdruck betrifft? Ich meine, wir haben da eben hohe Anfangsinvestitionen, auch was Materialverbrauch für die Kraftwerke und die Infrastruktur betrifft? Also es gibt mehrere Lebenszyklusanalysen, die ja vom Rohmaterial bis zum Abbau des Kraftwerks gehen. Da haben wir Vergleiche gemacht über mehrere Jahre mit verschiedenen Partnern und es zeigt sich, dass zum Beispiel so ein solarthermischer Stromimport inklusive der HGÜ-Leitung zu etwa 16 bis 20 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Emissionen führen würde. Zum Vergleich, die Photovoltaik hat etwa doppelt so viel. Wasserkraft und Windenergie sind auch in dem Bereich und niedriger zum Teil, je nachdem, wie gut die Ressource ist an den verschiedenen Standorten. Also da liegt ein Solarkraftwerk wie die anderen Erneuerbaren natürlich in einem sehr viel günstigeren Bereich. Also ein Gaskraftwerk hätte dann 400 zum Vergleich Gramm und ein Kohlekraftwerk 900 Gramm pro Kilowattstunde. Und da ist eben alles drin, vom Bau bis zum Abbau. Da ist vom Bau bis zum Abbau alle Materialien und auch im Fall von CSP jetzt die Leitung. Sonst liegt es bei 12 oder so. Dann liegt es wirklich so wie Windenergie und Wasserkraft in dem Bereich. Ne? Ja. Doch die Leitung wird es natürlich mehr, aber auch nicht viel mehr. Also das ist jetzt nicht erheblich. Der Flächenverbrauch ist ganz erstaunlich. Da haben wir auch erstens verschiedene Veröffentlichungen von anderen auch und dann auch selber mal gerechnet. Wenn man das mit Kohle vergleicht, ist das ungefähr genauso viel wie ein Kohlekraftwerk. Mhm. Erstaunlicherweise. Es ist nicht das Kraftwerk, was so viel Platz braucht, aber die Infrastruktur für Bergwerk, für Infrastruktur zum Transport. Ah ja. Dann der Flächenverbrauch halt einfach durch dieses ganze Außenrum, ja, was dann da beeinträchtigt wird. Wenn man das bei Kohle dazu rechnet, kommt man in dieselbe Größenordnung. Also bei dem solarthermischen Zyklus Flächenverbrauch. Wie die solarthermischen Kraftwerke oder auch die Photovoltaik. Die Photovoltaik hat da ganz ähnlichen Flächenverbrauch. Ne? Ja. Also was erst aussieht wie riesige Flächen, entpuppt sich dann bei so einer Lebenszyklusanalyse als etwas, was wir jetzt schon haben. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel Carbon Capture and Sequestration bei der Kohle dazu tut, also noch mehr Infrastruktur, um CO2 irgendwo hinzuschaffen. Also das ist diese Verpressung von dem CO2 im Boden. Die Verpressung von CO2, also saubere Kohle. Ja. Und den Wirkungsgrad berechnet, der ja da geringer wird durch diese Verpressung und den Transport, dann kommt man beim Kohlekraftwerk auf höhere Flächenverbräuche. Völlig erstaunlich und Flächenverbräuche vor allem ganz anderer Art, wenn wir an Tagebau denken. Ja? Also da ist dann die Landschaft weg. Während beim Solarkraftwerk wird halt die Wüste voll gepflastert mit Spiegeln und die können hinterher auch wieder abgebaut werden. Und das Witzige ist, die Lebensorganismen, die dazwischen rumrennen, die haben dann Schatten. Ja. Das ist der Effekt für die. Also man sieht sehr schön in Spanien bei einigen Linear-Fresnel-Kraftwerken, dass das Gras unter den Kollektoren grüner ist als außenrum, zum Beispiel. Ne? Also hat auch noch so einen Effekt. Mhm. Der ist jetzt nicht unbedingt so richtig schlimm, würde ich mal sagen. Ne? Das ist eine Frage, die auch immer wieder aufkommt. Wenn man jetzt so viel Sonne aus der Wüste holt, wird es da nicht kälter? Mit Sicherheit nicht. Ne. Also die Flächen sind einfach so verschwindend gering, die da genutzt werden, dass es keine Rolle spielt. Ja, die Flächen sind minimal. Man hat einen lokalen Effekt, eben dieser Schatten. Ja, klar. Der hat einen ganz lokalen Effekt, wo Leute schon drüber nachdenken, darunter Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Da wachsen Sachen, die sonst dann nicht wachsen würden. Da braucht man weniger Bewässerung zum Beispiel. Man braucht weniger Wasser, damit da was wächst und so weiter. Also da denken Leute schon wieder drüber nach, mit dieser Technologie Land urbar zu machen in der Wüste, das absolut nicht urbar ist oder zerstört wurde von der Wüste in den letzten Jahren. Ne? Ja. Das könnte so ein Effekt sein. Ne? Und der Flächenverbrauch ist also wirklich, also ein schönes Beispiel ist der Aswan-Stausee. Ne? Ein Solarkraftwerk von derselben Größe dieses Stausees, der selektiv ein wichtiges Biotop unter Wasser gesetzt hat damals, ne, von derselben Größe würde 120 mal so viel Energie produzieren im Jahr. Ne? Einfach nur als Beispiel. Mhm. Ne? Das ist einfach relevant. Und wenn man es mit zum Beispiel mit Energiepflanzen bei uns in Europa vergleicht, da kann man auch einen schönen Vergleich machen. Ein Quadratkilometer Wüste produziert etwa 200 mal so viel Strom wie ein Quadratkilometer Agrarflächen mit Energiepflanzen bei uns. Faktor 200. Mhm. Das ist relevant, wenn man so ein Szenario entwickelt. Das heißt nicht, dass man Biomasse nicht benutzen sollte. Im Gegenteil, vor allem Abfälle sollte man benutzen. Ne? Aber ein Faktor 200 ist relevant. Ja. Ja, das ist ein Footprint, der ist 200 mal kleiner. Ja. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und für diejenigen, die die Wüste erleben wollen, bleibt noch genügend Wüste übrig. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. In der Tat, ja. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus, dann mal so eine Oase, so eine Solaroase da zu finden. Ja. Ne? Ja. Das ist Eine Frage fällt mir jetzt noch ein. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, es gibt einen Zusammenhang mit Meerwasserentsalzung. Mhm. Das ist mir nicht klar. Ja, ist das einfach, weil man dafür Energie braucht oder wie hängt das zusammen? Es wird immer geunkt, Solarkraftwerke sind ja Dampfkraftwerke und die verbrauchen den Rest des Wassers in der Wüste, was noch da ist. Das ist natürlich wahr, wenn man sie an die Flüsse baut, die es dort nicht gibt, wie bei uns, und dann so einen Verdampfungskühlturm dahin bauen würde. Ja. Das geht aber also gar da geht es um die Kühlung letztendlich. Ja, ja, um die Kühlung. Nicht um den Dampfkreislauf, sondern um die Kühlung. Also wie führt man die Wärme aus dem thermodynamischen Kreislauf ab? Ja. Ne? Wenn man da Wasser verdampft, dann wäre das schlimm. Und das wird natürlich gemacht, weil es die günstigste Kühlmöglichkeit ist, also die billigste und effizienteste. Deswegen wird das dort gemacht, wo Wasser verfügbar ist. Also das ist hier, was hier bei einem Atomkraftwerk. Hier beim was man Atomkraftwerk halt sieht. In Spanien, auch bei den Solarkraftwerken, die bisher gebaut wurden. Aber Das macht man halt da, wo Wasser verfügbar ist. In der Wüste geht das einfach gar nicht. Ne? Und die Saudis oder die Australier und die Südafrikaner bauen Dampfkraftwerke mit Trockenkühlung. Das ist wie beim Auto ein Trockenkühler, also der mit Luft gekühlt wird. Wegen der heißen Luft hat der einen vergleichsweise geringen Wirkungsgrad zu dem anderen, aber es ist die einzige Möglichkeit in der Wüste. Ne? Und dann verbraucht das Ding auch kein Wasser. Ja. Ja, und so einfach ist das. Jetzt kann man mit einem Dampfkraftwerk auch, wie in Saudi-Arabien, mit der Abwärme des Dampfkraftwerks thermische Entsalzungsanlagen betreiben. Da wird Wasser verdampft. Okay. Mhm. Und dann über eine Mehrstufendestillation kommt, sagen wir mal, pro Liter Dampf oder pro Kilogramm Dampf können dann 5 bis 12 Kilogramm Trinkwasser rauskommen aus so einer Anlage. Je nachdem, wie hoch der Aufwand ist, wie man da treibt, ne? Mit der Rückgewinnung. Und das wird natürlich gemacht, also gerade in Saudi-Arabien, die machen fast ihr ganzes Wasser so. Ne? Die haben Dampfkraftwerke laufen, mit der Abwärme destillieren sie Wasser. Das benutzen sie dann für den täglichen Bedarf. Ne? Also das geht dann halt überall dort, wo ein Kraftwerk am Meer steht, aber also man dort trotzdem ein solarthermisches Kraftwerk bauen kann, weil das jetzt nicht in der Meeresgegend ist, wo es immer bewölkt ist oder so, da würde ja dann genau. ein Kraftwerk keinen Sinn mehr machen. Ja, also zum Beispiel Rote Meerküste ist super Einstrahlung und hat auch einen Bedarf dort, wird ja zunehmend entwickelt. Und es ist auch nicht ganz so, weil man kann ein Kraftwerk eigentlich überall bauen, auch in der Wüste, weit in der Wüste, legt man eine Leitung ans Meer und betreibt dort eine Umkehrosmose, die ja auch für die Entsalzung benutzt werden kann. Und dann hat man den Strom auch da für die Entsalzung genutzt. Ja, okay. Wobei, das ist dann am Netz, also die Umkehrosmose hängt irgendwie am Netz, wie alle anderen Anlagen und irgendwo im Netz hängt das Kraftwerk. Ja, also so würde das dann aussehen. Das gibt es im Prinzip schon in Spanien und in den USA. Ja, okay. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, wo ich vielleicht gerne ganz kurz noch drauf eingehen würde, ist, wir haben jetzt viel über Desertec an sich gesprochen, aber noch nicht so viel darüber, wie Sie jetzt eigentlich Ihre Studien erstellen. Machen Sie da viel Simulation? Machen Sie selber technische Versuche? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also Sind bei Ihnen Physiker oder Wirtschaftswissenschaftler oder beides? Oder wie ist das? Ja, praktisch alles, ja. Wir haben Wirtschaftswissenschaftler, Geografen, Meteorologen, IT-Leute, Physiker, Ingenieure, Volkswirtschaftler, praktisch alles in der Systemanalyseabteilung hier am DLR. Mhm. Und wir betrachten tatsächlich alles aus einem übergreifenden Blickwinkel, wo es geht immer ums System, und zwar das Gesamtsystem Gesellschaft oder Bevölkerung oder Zivilisation oder Energieversorgung in dem Sinne. Ne? Und wir versuchen dann herauszufinden, wo die Probleme liegen. Und wie man diese Probleme lösen kann und daraufhin dann ein Szenario entwickelt, eine Wandlung dieses Systems hin zu einer nachhaltigen Versorgung, sage ich mal. So ist so der Ansatzpunkt. Ne? Wir versuchen nicht zu sagen, so ist das System, so sind jetzt die politischen Randbedingungen und dahin wird sich's entwickeln, weil dann weiß man von vornherein, es wird sich gar nichts entwickeln. Wenn alles so bleibt, wie es ist, macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Sondern wir malen ein Bild einer nachhaltigen Zukunft und weisen dann den Weg dorthin und was man ändern muss. Das geht in der Regel nicht von selber. Ne? Ja. Da muss man was ändern. Da sind wir aber auch ganz erfolgreich, weil wir sehr viel Politikberatung machen in Deutschland, aber auch auswärts, also in den anderen Ländern. Greenpeace zum Beispiel sind bekannt, die Studien von uns, die wir für die Energieversorgung machen. Und ganz erfolgreich eigentlich in dem Sinne, dass wir anfangs die Zustände oder die Umstände ignorieren und eher zeigen, wo könnte es hingehen und was muss man ändern, damit man dorthin kommt. Also so ist im Prinzip die Vorgehensweise. Ne? Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, in Europa wird der Strombedarf ich glaube, Sie haben 20% eben bis 2050 gesagt, steigen. Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Sagen Sie, heute wird so und so viel Strom verbraucht und in, wie lange ist das noch hin? 40 Jahren ist die Weltbevölkerung so und so viel gestiegen und Sie multiplizieren das einfach mit der Stromverbrauch pro Kopf? Oder sagen Sie, dann hat jeder 3 Fernseher und es braucht dann so und so viel Strom? Wie kommt man da auf eine Zahl? Auf der Bedarfsseite ist es schon eher ein Vorhersagemodell. Es ist aber auch ein Modell. Wir nehmen an, und zwar aus anderen Quellen in der Regel, wie sich die Bevölkerung entwickelt. Mhm. Dann nehmen wir an, wie sich die Wirtschaft entwickelt, auch aus anderen Quellen. Dann nehmen wir an, wie sich die Effizienz der Versorgung entwickelt. Und aus den 3 Parametern kann man im Prinzip sich eine Zukunft zusammenbauen. Bevölkerung und Wirtschaftswachstum führen zu mehr Verbrauch, Effizienzsteigerung wieder zu weniger und irgendwo ergibt sich dann ein Gesamtbild, das wir aber auch als Szenario bezeichnen und nicht als Vorhersage. Ne? Ja, also klar. Das heißt, immer unter den Bedingungen könnte sich das so entwickeln. Ja. Das einfach, damit man mal rechnen kann und damit man mal eine Zahl hat. Ne? So muss man das auch interpretieren. Ja. Wir nehmen nicht in Anspruch, jetzt die Zukunft vorhersagen zu können. Ja, ja. Bei der Bedarfsseite ist es dann schon eher anders. Da schauen wir, was für Potenziale sind überhaupt da? Also wo ist wie viel Windenergie verfügbar? Wo ist wie viel Sonnenenergie verfügbar? Wir benutzen da auch zum Beispiel flächendeckende Fernerkundungsmethoden, um Potenziale in einem Land sichtbar zu machen und quantifizieren zu können. Das, also sprich Satellitendaten. Satellitendaten, dann auch Landflächen ausschließen und so, mhm, spielt da auch eine Rolle. Also ist immer so schön, wenn man einen Artikel über Desertec liest, ist vorne Wanderdüne drauf. Und das ist natürlich Ausschlusskriterium Nummer eins eigentlich, ja. Aber ist ein schönes Bild, ja. Ist bei uns eins der Ausschlusskriterien, ne, dafür. Das ist natürlich klar. Also sie brauchen mehr so eine Steinwüste. Ja, klar. Wenig Sandstürme, ja, ja. Und ja, guten Untergrund, sicheren Untergrund und keine Wanderdüne, die irgendwann drüber wandert. Ja, klar. Das macht keinen Spaß. Ja. Und so quantifizieren wir dann die Potenziale, den Bedarf und dann schauen wir, wie man jetzt mit einer machbaren Entwicklung, was natürlich auch dann Wachstumsraten und so angeht oder auch welche Kapazität wird eigentlich im Kraftwerkspark frei, also wie sind die Investitionszyklen, wann sind überhaupt wieder Kraftwerke neu zu bauen, ne? Und da ergeben sich dann Lücken und die versuchen wir dann im Sinne dieser Nachhaltigkeitskriterien Schritt für Schritt in der Zukunft zu füllen. Wir haben da einige Modelle, Computermodelle, auch sehr fortschrittliche, die das sehr schön machen. Aber wir versuchen, und das machen wir hier wirklich sehr bewusst, immer den gesunden Menschenverstand dabei zu halten, damit nicht die Computer mit uns machen, was sie wollen, sondern wir mit den Computern, was wir wollen. Ja, das macht viel mehr Sinn, denke ich. Sodass auch immer das menschliche Gehirn ein Teil dieses Modells ist, tatsächlich. Ja. Da kann man Subjektivität unterstellen, aber das ist es letztendlich nicht, ne? Eine der Vorgehensweisen ist einfach Leitplanken, die fest sind, zu stecken. Also ich will mit einer Emission nicht über den Wert hinausgehen oder ich will nicht mehr als die und die Flächen verbrauchen und die Kosten will ich nicht überschreiten und so weiter. Solche Rahmenbedingungen, das sind Leitplanken. Und dann kommt bei uns raus irgendwas zwischen diesen Leitplanken. Na, da sind wir nicht beim optimalen Szenario und nicht beim besten. Wir sind aber bei einem, in der Regel bei einem wirklich machbaren Weg in die Zukunft, in diese nachhaltige Zukunft. Ja. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir das zeigen können. Und für mich klingt das so, als ob Ihre Szenarien relativ konservativ sind. Also Sie sagen jetzt nicht, ja, und wenn wir dann ein Kraftwerk hätten, das den doppelten Wirkungsgrad hätten, dann kämen wir da und daraus, sondern Sie gehen von der Technik aus, die verfügbar ist. Ja, ja, man könnte es natürlich machen, in eine Strategie so eine Annahme einbauen, wir hätten, aber dann hat man genau dieses Fragezeichen in seiner Strategie eingebaut. Ja. Und wenn eine der Nachhaltigkeitskriterien Sicherheit ist, dann zählt natürlich die sichere Erreichbarkeit dieses Ziels auch, die zählt auch mit. Ne? Ja. Und das heißt natürlich, Technologien verwenden, die zumindest sichtbar sind. Ich sage immer, wenn man ein Foto machen kann, ist schon mal ganz gut. Wenn man noch kein Foto machen kann, lassen wir es lieber raus, ja, oder halten es klein. Ja, ja. Die Technologie muss einfach sichtbar sein. Sie muss auch ausbaubar sein in dem Zeitrahmen, den man da anschaut. Und dann macht das Ganze Sinn. Dann kann man zumindest guten Gewissens sagen, ja, es ist ein gangbarer, konsistenter Weg. Es ist nicht unbedingt der beste und es kann irgendwas erfunden werden, was noch viel toller ist, aber das schadet ja nichts. Ja? Mhm. Also ich will erstmal wissen, ob ich überhaupt dahin komme. Mhm. Gut, wie geht es denn jetzt weiter? Also Sie haben eine ganz wichtige Studie gemacht 2006. Vermutlich sind Sie ja da mit der einen oder anderen Zahl schon wieder von der Realität eingeholt worden. Überholt, ja. Überholt worden. Begleiten Sie das Desertec-Projekt jetzt einfach so weiter und passen Ihre Zahlen an oder entwickeln neue Szenarien oder wie geht es weiter? Ja, wir haben bisher die Szenarien, also Trans-CSB sprechen Sie, glaube ich, an 2006, die Trans-CSB-Studie. Wir haben das noch nicht ein Update gemacht, weil das Ergebnis dieser Studie sind nicht die Zahlen an sich, also die Quantifizierung, wie viel Photovoltaik hat jetzt einer gebaut, seitdem könnte man machen, ne? In den 10 Jahren, das Szenario fängt ja 2000 an, also die ersten 10 Jahre könnte man jetzt mal gegenchecken, okay, und nachbessern. Das Ergebnis war aber nicht dieses Zahlengerüst, sondern es waren die Strategien, die dabei rauskamen, also die Zusammenhänge zu sehen, ne? Dass erneuerbare Energien der einzige Weg sind, um eine kostenstabile Stromversorgung hinzukriegen. Das ist eigentlich das Prinzip und das hat sich nicht geändert und ändert sich auch nicht mit den Zahlen, die man da hinschreiben kann. Also es wäre vielleicht eine nette Übung, das jetzt mal anzupassen. Machen wir vielleicht auch demnächst. Aber das, diese Zahlen sind nicht das, was da im Vordergrund steht, sondern die Zusammenhänge und die strategischen Ergebnisse, die daraus kamen. Und die stehen immer noch erstaunlich seit damals. Sie werden sehr heftig diskutiert. Und ich sehe ständig, dass wirklich Leute, die da voll dagegen gingen, inzwischen umkehren und sagen, entweder oh, wir müssen das doch so machen oder sogar richtig dabei sind, ja, das mittragen. Mhm. Und darum geht es eigentlich bei diesen Studien. Ne? Wir haben natürlich weiter verfeinert. Wir haben jetzt gerade eine Veröffentlichung über das Modell dieser Übertragungsinfrastruktur veröffentlicht in Energy Policy. Das sind dann so Schritte, die wir machen, um die Details etwas genauer zu formulieren, die Kosten ein bisschen mehr zu quantifizieren, die da vielleicht auftreten. Und vor allem, um den Entscheidungsträgern in den Ländern was an die Hand zu geben, damit sie mal sehen, wie könnte das denn aussehen. Mhm. Ne? Weil die Entscheidung dann, welcher Standort wird erschlossen für die Produktion und wo geht die Energie dann hin, das ist nicht mehr Sache der Wissenschaft, sondern unsere Sache ist mal, das Bild zu malen und so präzise zu malen, dass man drüber reden kann und dann über die Details verhandeln kann wirklich. Ne? Ja, das ist aber dann der Schritt, der in der Politik liegt. Ja. Also Sie machen die Sache ein ganzes Stück konkreter und damit eben auch für viele Leute viel fassbarer. Greifbarer, ja. Genau, ja. Das ist die Idee. Ja. Okay. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe, das wirklich zu erklären. Ich mache sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, also sehr viel eingeladene Vorträge. Das geht dann von Schulen bis Hochschulen. Aber auch bei der NATO, im Europaparlament, bei der Weltbank. Also, und ich halte immer den gleichen Vortrag, witzigerweise, um den Leuten zu erklären, was eigentlich gemeint ist und wie die Dinge da zusammenhängen können. Ja, das ist ganz wichtig auch. Es wird auch sehr viel verbreitet, was irgendwie nicht mehr so ganz diesem Konzept folgt. Ist aber auch okay, ja. Es ist nicht das einzig Wahre, was wir da verbreiten. Ja. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Element einer nachhaltigen Zukunft. Ja. Aber das heißt, Sie werden als Institut des DLR auch weiterhin Desertec begleiten? Ja, ob die wollen oder nicht. Das ist ja auch ganz gut, wenn da mal noch dann eine zweite Instanz jemandem auf die Finger schaut. Genau. Ja. Okay. Ja gut, ich denke, wir sind mit den Fragen soweit durch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wollen Sie noch was hinzufügen? Ich glaube nicht. Nö, kommt alles zur Sprache. Ja. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. So, jetzt hoffe ich, ihr habt einen guten Überblick über das Thema Desertec bekommen. Ich denke, man hat gemerkt, dass Franz Trieb sich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt und es auch schon von vielen verschiedenen Seiten betrachtet hat. Zu den einzelnen Themen, die wir im Interview angesprochen haben, kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal in die Tiefe gehen, mal schauen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Gast und dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.